tun, was die Leute dir sagen. Du musst nicht hinter allem stehen, wenn du nicht down bist, doch Leute dich fragen. Du musst nicht sein wie die anderen und du musst nicht extra anders sein, um diesen Leuten zu gefallen. Und du musst niemandem Respekt zollen, der auf dich scheißt. Hinter der Maske deiner besten Freunde sitzt oft der Feind. Du musst nicht denken, dass niemand dich liebt. Du musst nicht denken, das Leben ist mies. Steh und geh nach vorn. Du musst nicht alles immer negativ sehen. Die Sonne scheint nicht ohne Grund. Geh da raus, Junge, leb dein Leben. Du musst auch mal nachgeben, Homes. Du kannst dich immer recht behalten und mein Arsch reden, Homes. Doch du musst nicht noch klein beigeben. Wenn du dir sicher bist, setz dich durch, Babbo, und verteil dein Segen. Dies ist ein Drive-by-Leben. Du weißt nicht, wo du morgen stehst. Deshalb musst du vertrauen, Mann, in deinen Weg. Du musst nicht tun, was du nicht willst. Leb dein Leben und geh dein Weg. Du musst nicht sein, wie die Leute dich wollen. Bleib du selbst, die Welt ist dein. Du musst nicht tun, was du nicht willst. Leb dein Leben und geh dein Weg. Du musst nicht sein, wie die Leute dich wollen. Bleib du selbst, die Welt ist dein. Das kann Teil des Systems werden. Doch du musst, wenn du was verändern willst und im Fight für deinen Weg sterben. Du darfst nicht denken, dass du nichts wert bist. Es reicht ein kleiner Gedanke an dich und du wirst sehen, du bist nicht entbehrlich. Du darfst nicht künstlich auf hart tun, denn es kann sein, dass sie kommen und dir hart hier dein Arsch boom. Du musst kämpfen für dein Leben, doch du darfst nicht denken, es wird alles gut, während du rumsitzt und nichts tust. Du darfst dein Vertrauen nicht einfach vergeben und denken, die Menschen sind wie du und hegen den Frieden. Du darfst Feinden, die am Boden liegen, nicht treten, die da oben sind wach und sehen und zu, Mann, und ziehen. Und am Ende des Tages wirst du sehen, was du kriegst. Am Ende des Tages kommt alles zusammen und dein Leben ist gefixt. Du darfst niemals deinen Glauben verlieren, denn wenn's dir dreckig geht, glaub mir, kommt dein Glaube zu dir. Du musst nicht tun, was du nicht willst. Leb dein Leben und geh dein Weg. Du musst nicht sein, wie die Leute dich wollen. Bleib du selbst, die Welt ist dein. Du musst nicht tun, was du nicht willst. Leb dein Leben und geh dein Weg. Du musst nicht sein, wie die Leute dich wollen, bleib du selbst, die Welt ist dein. Du musst nicht vorgeben, jemand zu sein, der du nicht bist, um Leuten zu imponieren, wenn sie drauf bestehen, geh fort. Du musst nicht mit jedem down sein, du musst kein Clown sein, dass die Leute dich mögen, Junge, sei du selbst. Manchmal musst du einfach fortgehen und manchmal, selbst wenn es das Ende bedeutet, zu deinem Wort stehen. Und manchmal ist es hart zu denken, dass du alleine bist, du darfst keinen Tag verschenken. Du musst gehen, musst leben und dir nehmen, was dir zusteht. Vergeben, wenn es keinen Grund mehr gibt, deine Wut nehmen. Du musst nicht mit deinem Reichtum prahlen, doch wenn du niemandem was schuldig bist, niemandem zahlen. Du musst Herz haben in dieser Welt voll mit schlechten Dingen. Glaub mir, ist es besser, gut zu verlieren, als schlecht zu gewinnen. Und du musst mit deinem Leben zufrieden sein, keiner soll. Einer von tausend Menschen wird die Liebe teilen. Du musst nicht tun, was du nicht willst. Leb dein Leben und geh dein Weg. Du musst nicht sein, wie die.